Hallo und willkommen zu Ach, der kurz von Ach. Ist das die Musical-Folge? Richtig. Müssen wir alles singen? Endlich. Das ist unsere 100. Ach-Folge. Sag mal, Philipp, in der müssen wir singen. Wie sind denn die Regeln? Es gibt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Das klingt oder wie in der Küche gerade. Hast du ein Geschmarri, da mache ich nicht mit. Okay, erster Hinweis. Ich wurde auf einer Farm in der Nähe des Ortens Merrill in Oregon geboren. Meine Eltern hießen Arminta und William. Ich starb im Alter von 99 Jahren im selben Bundesstaat. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Hit me. Tracy, nein? Das ist der Moment, wo ihr mit einstimmt. Echt? Ja, Black Album. Nee, sorry. Hinweis Nummer 2. Als ich 10 Jahre alt war, zog meine Familie um und versuchte ihr Glück ohne mit mich. Einer Pflaumenplantage. Aber sie hat das Kind mitgenommen, ja? Ich gehe mal davon aus. Naja, versuchte sein Glück ohne mich. Wir hassen dich leider. Verpiss dich. Du stinkst. Bist doof. Dominika ist heute schon wieder in so einem richtig ne? guten Modus. Ja. So. Das kommt davon, weil er die letzte A-Folge erraten hat. Der wird dann so übermütig. Wie so Kinder, die also ich möchte betonen, haben, dass ich die später. Letzten beiden erraten habe an dieser ja. Stelle. Ich bin, oh, den kannte ich, der da vorbeigelaufen ist. Wie sie einfach zum Running Gag wird, dass hier Leute im Podcast rumlaufen. Wir brauchen eine Livecam. Ich hätte ja echt gerne einen Livestream von dem Bürgersteig vor uns, aber da kommen wieder diese ganzen Datenschutz-Kasper und sagen, es geht nicht. Vielleicht können wir nur die Füße filmen oder so. Das ist so ein bisschen wie heißt das, Nightwash, glaube ich. Das doch tatsächlich in so einer Waschstellung aufgezeichnet wird und du kannst ab und zu auch so ein bisschen rausglotzen. Wobei, ich habe ja neulich immer mal das Bayerische Landesamt für Datenschutz irgendwas angeschrieben und habe gesagt, ey Leute, ich finde es unmöglich, dass in Stein in der Sammelumkleide Überwachungskameras hängen. Und dann haben die gesagt, da schreiben wir mal den Betreiber an. Und dann habe ich monatelang nichts mehr gehört. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir haben den Betreiber angeschrieben und der Fall ist erledigt. Ich habe keine Informationen dazu, das ist Datenschutz. Ja, und ich bin mir relativ sicher, dass die da noch hängen. Also das war wirklich ein wenig fragwürdig. Wenn das jemand bestätigen kann. Von daher können wir, glaube ich, auch einfach hier eine Kamera reinhängen. Hinweis Nummer 3. Als ich 15 Jahre alt war, verstarb meine Mutter. Im selben Jahr brach ich die Schule ab und startete einen Fernkurs, der mich sicherlich gut auf meinen späteren Beruf vorbereitet hätte. Ich brach ihn nach 4 Unterrichtsstunden ab, nannte ihn aber später eine wertvolle Erfahrung für meine Karriere. 4 Stunden? Also der ist 99 geworden. Wissen wir, wann der geboren ist? Noch nicht. Noch nicht. Also der ist 99 geworden. Das heißt, das ist so, der kann mal spätestens 1918 geboren sein. Mit 15, 1933, was kann man da für Fernkurse machen? Als Morser. Wie macht man da einen Fernkurs? Per Brief an der Universität. Ah, das geht vielleicht tatsächlich. Kommst du denn drauf, dass er... Ja, jetzt rechne mal nach, Dominik. Ja, okay. Das ist zwar heiß hier, aber mein Gehirn, das läuft auf Hochtouren. Du meinst, die Fernuni Hagen war im 17. Jahrhundert noch nicht am Start? Nee, wie diese, das gab es früher immer in der Fernsehzeitung, in dieser Fernsehzeitung, die bei unserem Lokal-Nachrichtenblättchen mit beilag, die hatte auf der Rückseite jedes Mal die gleiche Werbung für so Fernkurse. Ja. Und es war immer so ein, schneiden Sie den Kurs aus dieser Matrix von Kursen, die es gibt, aus. Stimmt, und schicken Sie es uns zu. Ich frage mich, ob das mal jemand gemacht hat. Nee, das konnte man immer so ankreuzen und dann zurückschicken. Ja, und manche gab es auch zum Ausschneiden, bilde ich mir ein. Echt? Weil ich fand es als Kind mega faszinierend, diese riesige Tabelle oder Matrix aus Dingen, die man alle tun könnte. Das ist halt schon die erste Einstellungshürde. So. Ja. Hinweis Nummer 4. Meine erste Festanstellung war in der Redaktion des Männermagazins Calgary Eye Opener. Calgary? Ist Calgary? Okay. Hast du das jetzt absichtlich falsch ausgesprochen? Nein, tut mir leid. Okay. Ich Calgary. Ich gar nicht wissen. Nein, ist das geil. Das ist, das habe ich neulich erst gelesen, der Fachbegriff dafür, wie man jemanden durch eine Frage so disst, dass es eigentlich ja, klingt so wie eine Frage, aber durch diese versteckte. Das ist also wirklich dein Vater. Ja. Genau. Nee, das war schon zu platt, aber dass man genauso wie du gerade den Film geht, ist, aber ich habe es jetzt leider wieder vergessen. Warum nochmal habe ich das erzählt? Die Schmiddi-Methode. Also, er ist was, wo in Calgary? Hinweis 5. Ich arbeitete später sehr erfolgreich für eine Person, die ihr in einer früheren Folge schon erratet habt. Und wer von uns beiden hat es erraten? Ich? Dann haben wir es ja gar nicht. Jetzt grübelt er? Jetzt wird es Meta. Nein, ich komme noch drauf. Wait, es wird sich nachher noch erklären, warum ich das so gesagt habe. Was, ein virtueller Philipp? Ich bin völlig mit einer virtuellen Maschine mit deinem Hirn aufgesetzt? Na. Hinweis Nummer 6. Bevor meine Geschichten mit meinem Namen gekennzeichnet wurden, bekam ich von den Fans den Spitznamen The Good Artist. Hansen. Von den Hansons? Oder? Nein, der von Muppets. Nein. Okay. Kannst du den nochmal, der Dominik hat mich jetzt rausgebracht, bevor seine Geschichten mit seinem Namen. Der Typ, der die Peanuts erfunden hat. Nein. Wie heißt er? Mensch, gerade wusste ich es noch. Ja. Wie heißt er denn? Über den habe ich Charles. Auch letztes Mal was gelesen. Der halt. Ach Mensch. Ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Aber nein, der ist es nicht. Hinweis 7. Erst in meiner dritten Ehe wurde ich wirklich glücklich. Ich traf meine spätere Frau Gary bei einer Ausstellung wieder, nachdem sie sich 10 Jahre zuvor schon als meine Assistentin beworben hatte. Wir heirateten am 26. Juli 1954. Sie erschuf viele meiner Hintergründe. Auch sonst blieb sie gerne im Hintergrund. HR Giga. Nein. Ich meine, das ist immer gleich. Der kommt auch jetzt relativ häufig. Nein, aber der ist ja in den USA. Wo braucht man den Schweizer Giger? Hintergründe auf der Bühne. Oder hat sie einfach die Leinwände vorgemalt? Es gibt ja Bühnenmalerei. Ja, ich sage ja, das war ja mein erster. Aber wenn der Philipp schon so bereitwillig mit solchen Hinweisen rausrückt, dann ist es kein Theater. Stanley Kubrick. Nein, es ist nicht Stanley Kubrick. Alfred Hitchcock. Auch nicht Alfred Hitchcock. John Wayne. Auch nicht John Wayne. Buster Hinweis, Keaton. Auch nicht Buster Keaton. Dass ich auch irgendwas gesagt habe. Ja, Hinweis Nummer 8. Die Lieblingsgeschichte vieler meiner Fans ist Weihnachten für Kummersdorf. Okay, ich habe nicht die gleiche Ahnung. Im Original A Christmas for Shacktown. Shacktown? Shack. Shaft. Shaft. Von wem ist die Weihnachtsgeschichte? Von Dickens, ne? Dickens, ja, es ist aber nicht Dickens. Nee, weil das wäre blöd, wenn er 2 Weihnachtsgeschichten hätte. Das wäre total verwirrend. Weihnachtsgeschichte, Teil 2, die Rückkehr. Oder jetzt weihnachtet's wirklich. Ja, ich habe tatsächlich neulich Gremlins angefangen und habe aufgehört, weil mir das zu langweilig war. Was? 1 oder 2? Ich finde es spannend. Gremlins 1 ist wie so ein Teenie-Horrorfilm. Gremlins 2 ist eine Horrorfilm-Parodie einfach. Genau, also die Welten, die zwischen die Genre wechseln, die fast. Zwischen diesen beiden Filmen liegen, das ist so phänomenal. Ja. Ich habe auch neulich, da hat hier unser guter Freund vom Cinematic Smash Brothers Podcast, die stellen ja einmal im Monat immer eine der Fragen dann auf Twitter, die sie in der Sendung behandeln. Und da war die Frage nach der besten Pool-Szene. Und da ist mir auch spontan Gremlins eingefallen. Ah, ich wollte gerade fragen, Pool im Sinne von Schwimmpool oder im Sinne von Pool-Billard? Das wurde nicht genauer ausgeführt, aber es ging tatsächlich um Swimmingpools, glaube ich. Mhm. Und die habe ich mir dann auf YouTube nochmal angeguckt und das ist ein Special-Effekt-Feuerwerk sondersgleichen. Ja. Okay, ich bin gespannt. Hinweis Nummer 9. Deine Worte sagen es, aber deine Augen lügen. Deine Augen lügen. Hinweis 9. Die Puristen einer Wissenschaft akzeptieren nur Geschichten aus meiner Feder als Grundlage für ihre Forschung. Ein Anhänger dieser Wissenschaft ist Dr. Mark Benecke. Na hier, der ja, den kenne ich, der Mann von der Lydia Benecke. Der Mann von der Lydia? Spätestens jetzt bin ich verwirrt. Das ist Quatsch. Nein, Benecke, das ist doch der die Leichen untersucht und Kriminalfälle. Ja, und, ja. Keine Schlösch. Hier, Kriminologe. Wie ist die Jobbezeichnung von dem? Kriminalbiologe oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der existiert noch. Der Benecke? Ja. Und der ist im deutschen Fernsehen präsent, oder? Der ist, ja, auch im Fernsehen ab und zu sehen. Kenne ich nicht. Hinweis 10. Habe ich aber den Hinweis schon wieder völlig vergessen, voll lauter. Okay, nochmal. Hinweis 9. Die Puristen einer Wissenschaft akzeptieren nur Geschichten aus meiner Feder als Grundlage ihrer Forschung. Ein Anhänger dieser Wissenschaft ist Dr. Mark Benecke. Ist schwierig, weil du Wissenschaft so aussprichst. Das ist der Mann von der Lydia, nicht wahr? Ja, ja. Du sprichst es aber so aus, als wäre das gar keine, als würdest du gar keine wirkliche Wissenschaft meinen. Das klingt jetzt so, als wenn es irgendwie so Spaghetti-Monster-mäßig wäre. Ja, ja, genau. Irgendwie in so eine Richtung wird es gehen. Nee, ich bin leer. Hinweis 10. Ich erschuf viele Figuren aus einem der bekanntesten Comic-Universen. Meine Lieblingsfigur war eine der ersten. Sie war an eine Figur von Charles Dickens angelehnt, wurde später aber durchaus auch deutlich milder. Stan Lee. Nein. Der Typ, der Dagobert Duck erfunden hat? Ah. Banks. Fast? Okay, ich lasse es mal zur Hälfte zählen. Ich naja, die Liste mit unseren du weißt, wer es ist, ja. Aber sozusagen du weißt den Namen nicht. Also nicht ganz, zumindest. Ich lese euch erstmal Hinweis Nummer 11 vor noch. Meine erste Arbeit in der langen, erfolgreichen Zusammenarbeit war am Film Schneewittchen und die sieben Zwerge als Zwischenphasenzeichner. Die nächste Arbeit zeigte einen Twist zwischen Donald Duck und einem Friseurstuhl. Seinen reichen Onkel und seinen Neffen habe ich erdacht. Und das Tolle ist, dass diese tollen Hinweise, die auf Karl Barks hinführen, ja. Die kommen von einem Hörer von uns, dem, ich vermute, Benji. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Vorschlag und diese toll ausgearbeiteten Texte. Und deswegen wurden auch sozusagen wir in Summe adressiert mit dem, das habt ihr erraten. Suddenly all makes sense. Jetzt haben wir eine blöde Frage. Wieso vermutest du nur, dass es von Benji war? Ich weiß einfach nicht genau, ob man vielleicht ein Benji oder ähnliches ausspricht. Also es ist Benj. Von daher vielen Dank dafür. Und das war echt cool. Auch viele, viele Sachen, die ich noch nicht über ihn wusste. Und du hast dir jetzt einfach die Arbeit gespart, ey. Das finde ich, ja, ne? Find ich schon mal wieder ganz und direkt. Die Person, die in der Vergangenheit vorkam, das hast du, glaube ich, nicht explizit erwähnt, ist Walt Disney. Korrekt. Ja. Und die Informationen kommen alle aus der Wikipedia und vor allem aus den lustigen Taschenbuchgeschichten. Kassenbüchern. Über Karl Banks. Die Frau, ich glaube Fuchs hieß sie, die hat die deutsche Übersetzung gemacht für die Entenhausen und Co. Mhm. Und die kam aus Franken. Ach wirklich? Und wir waren auf dem Comic-Salon neulich und da gibt es jetzt ein Museum irgendwo in Franken. Quasi Entenhausen-Museum. Ich finde es ja faszinierend, mit wie viel Wortwitz und auch wie viel Mut zur Übersetzung damals gearbeitet worden ist. Es ist ein bisschen ähnlich wie, was wir auch schon hatten, hier die alten Terence Hill und Spencer, Die hat man ja richtig in ein anderes Genre eigentlich gehoben. Bud Spencer, ja. Ja. Vom, ich sag mal, Slapstick-Action-Film zur Slapstick-Komödie hin eigentlich. Philipp? Ja? Cool. Ja. Danke. Das ist jetzt wie bei, habt ihr Collateral gesehen? Nein. Alter, musst du gucken. Welcher war das nochmal, der Auftragskiller? Genau, wo Taxi? Tom Cruise der Auftragskiller ist und Jamie Foxx der Taxifahrer. Ja. Und da erzählen sie auch, sind sie im Jazzclub und da erzählt der eine, dass er mit so einer Jazzlegende mal gespielt hat und halt irgendwie mit dem gejammt hat. Ja. Und dann am Schluss von so 5 Stunden Gig hat er einfach nur zu ihm rüber gesagt, cool. Toll. Wenn ihr auch mal Lust habt, uns einen Zettel Bären zukommen zu lassen, uns die Arbeit abzunehmen. Auch das. Dann guckt auf das-a.ch, klickt dort fröhlich euch durch bis zum Kontaktformular und ihr könnt euch überlegen, welchem der drei Gestalten von uns da eine Person zugekommen werden soll. Inklusive Hinweise. Wie bitte? Ach, ladet euch einfach bei uns ein. Meldet euch auf Twitter. Wir nehmen jeden. Nein. Hallo? Entschuldigung. Aber wir nehmen gerne auch Leute mit in die Sendung, wollte ich sagen. Oh, war das jetzt ein offizieller Aufruf für eine Remote-Aufnahme? Nein. Hä? Gut. Es ist zu heiß. Dann macht den Ventilator auf die Hitze wieder an. Und danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.